28 Jahre lang, seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961, haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Berlins regierender Bürgermeister Walter Momper heute Nachmittag. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon Hans-Peter Probst. Dies ist ein Tag, der nun mit seinen dramatischen, geschichtemachenden Ereignissen praktisch vor 26 Stunden begann, als gestern Abend 21 Uhr der erste Schlagbaum zwischen Berlin-Ost und Berlin-West für einen freien Grenzverkehr hochging. Ein Tag, der vielleicht genauso als Zäsur haften bleibt wie der 13. August, als Markierungspunkte für einen Abschnitt deutscher und europäischer Geschichte. Was sich in Berlin diesseits und jenseits der gestürmten und faktisch abgeschafften Mauer heute bis zu dieser Stunde getan hat, steht am Anfang dieser Sendung, bildet ihren Schwerpunkt. Aus Berlin, Lutz Krieger. In West- und Ost-Berlin heute gleichermaßen zwei Großkundgebungen angesagt. Vor dem Rathaus Schöneberg nach einer Sondersitzung des Berliner Abgeordnetenhauses mit prominenten Rednern wie Bundeskanzler Helmut Kohl, Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher und Berlins regierenden Bürgermeister Walter Momper. In der Stadt dominierten auf den Innenstadtstraßen die Wagen aus Ost-Berlin, glich die City an manchen Stellen einem riesigen Volksfest. Natürlich blühen an einem Tag wie diesem auch die Gerüchte. Eines davon kam plötzlich in den späten Nachmittagsstunden auf. Die Mauer wird eingerissen, so hieß es. Schon bald stellte sich heraus, dass Gerüchte Rauchfahnen der Wahrheit sind. Denn dort, wo neue Übergänge zwischen Ost- und West-Berlin geschaffen werden sollen, fuhren Baumaschinen auf östlicher Seite auf. An manchen Stellen freilich ging es den Wartenden nicht schnell genug. Sie begannen von sich aus, die Mauer einzureißen oder durchbrachen, um die Wartezeiten zu verkürzen, an der Bornholmer Straße einfach die Absperrgitter. Morgen und in den nächsten Tagen aber schon neue Übergänge. Dazu Hans-Jürgen Fink. Ein angerostetes Schild hängt mitten über der Glienicker Brücke, die den Südwesten Berlins mit Potsdam, der vielgerühmten schönen Schwester, verbindet. Brücke der Einheit steht darauf geschrieben. Aber, so ist auf einem Stein am Westufer der Havel zu lesen, die ihr den Namen Brücke der Einheit gaben, bauten auch die Mauer, zogen Stacheldraht, schufen Todesstreifen und verhinderten so die Einheit. Nur westliche und sowjetische Militärs durften die Havelbrücke bisher passieren. Ins Licht der Weltöffentlichkeit drückte sie immer dann, wenn an dieser Stelle Agenten und Dissidenten zwischen Ost und West ausgetauscht wurden. Der auf dem Stein gemeißelte Spruch ist ab heute Geschichte. Die Brücke der Einheit ist wieder geworden, was das Schild in der Mitte verheißt. Seit Punkt 18 Uhr ist sie nach 40 Jahren jetzt für alle Deutschen geöffnet. Sie fügt eine künstlich zerrissene Kulturlandschaft wieder zusammen, die seit gut 200 Jahren von Künstlern wie Lené und Fürst Pückler zu einer Einheit gestaltet wurde. Die Glienickerbrücke ist einer der neuen Übergänge in und um Berlin, deren Öffnung DDR-Innenminister Dickel am Nachmittag ankündigte, zusammen mit anderen Maßnahmen zur Verkehrserleichterung zwischen West-Berlin und seiner Umgebung. Gedacht ist dabei unter anderem an die Straßenübergänge Eberswalder Straße, Potsdamer Platz, Glienickerbrücke, Falkenseer Chaussee. Gleichzeitig wird die Öffnung neuer U-Bahnhöfe in Betracht gezogen, zum Beispiel am U-Bahnhof Jannowitzbrücke. Zur Anbindung an den Westberliner Nahverkehr sollen folgende Busanschlüsse geschaffen werden. Vom S-Bahnhof Wannsee nach Potsdam-Bassinplatz, vom U-Bahnhof Rudow zum S-Bahnhof Schönefeld, vom U-Bahnhof Tegel nach Hennigsdorf, vom U-Bahnhof Rathaus-Spandau nach Nauen, den Bus 65 über Übergang Sonnenallee bis S-Bahnhof Baumschulenweg. Nach Dickels Worten will Ost-Berlin auch an der deutsch-deutschen Grenze mit Bonn neue Übergänge vereinbaren. Außerdem soll die Abfertigung durch die DDR-Grenzorgane vereinfacht und damit beschleunigt werden. Der Innenminister machte überdies eine andere Entscheidung publik, die den Menschen im Grenzgebiet der DDR das Leben erheblich erleichtern dürfte, die im Sperrgebiet bisher von ihrer Umwelt stark isoliert waren und nur unter großen Schwierigkeiten Gäste bei sich zu Hause empfangen durften. Sie sehen unter anderem vor, die Tiefe des Grenzgebietes drastisch zu verringern und Städte, Gemeinden, Ortschaften, Betriebe und Einrichtungen weitestgehend aus dem bisherigen Grenzgebiet herauszunehmen. Das wird auch für die dort lebenden Bürger große Erleichterungen bringen und Belastungen für die Volkswirtschaft abbauen helfen. Diese Veränderungen werden noch im Dezember dieses Jahres wirksam. Alle diese Maßnahmen werden die Grenze normalisieren, dürften den Abbau der Mauer beschleunigen. Einige Berliner sind aus eigenem Antrieb inzwischen zur Tat geschritten. Auf der Mauer am Brandenburger Tor sind seit heute Nacht zahlreiche, meist junge Menschen dabei, das Betonwerk mit Hammer und Meißel Stück für Stück abzutragen. Die Souvenirjäger haben jetzt schon Hochkonjunktur. Zur Selbsthilfe schritten auch Hunderte von Westberlinern in der Falkenseer Chaussee im Bezirk Spandau, wo man sich mit Presslufthämmern an den Abbau der Mauer macht. Im Zentrum Ostberlins formierte sich am Nachmittag eine Menschenschlange, die sich ihren eigenen Weg in den Westen bahnte. Sie brachen ein Stahltor im Gitterzaun auf, liefen über eine Brücke an einem Wachturm vorbei zu einem zweiten Mauerring, wo ihnen Schlupflöcher zum Westberliner Bezirk Wedding geöffnet wurden. Von den eigenen DDR-Grenzsoldaten, die diese Aktion vergeblich zu verhindern versuchten. Was sich an den bestehenden Übergängen seit heute Nacht tut, ist in den letzten 24 Stunden immer wieder beschrieben worden. Aber es packt den, der es erlebt, unmittelbar. Hannelore Kleinschmidt war heute Abend mit dem Tonbandgerät unterwegs und fing dieses ein. Berlin, Kurfürstendamm, Freitagabend nach Geschäftsschluss. Die Berliner haben eine autofreie Prachtstraße. Wie bei Demonstrationen blockiert die Polizei mit Blaulicht die Zufahrten. Menschenmengen, auch wie bei Demonstrationen, allerdings viel lockerer, gelöster. Die Menschen gehen auf dem Fahrdamm in beiden Richtungen. Auf den ersten Blick lässt sich nicht leicht entscheiden, wer aus West- und wer aus Ost-Berlin oder der DDR kommt. Ein junger Mann in einer Menschentraube am geöffneten Kiosk hat eine Palette mit Cola unter den Arm gepresst. Wie ist er nach West-Berlin gekommen? War es langwierig? Wir sind durch die Grenze und war alles ohne Ausweis. Um 4 Uhr rum. Nachmittags? Ja, nachmittags, nach der Arbeit. Und wie finden Sie es hier? Gut, interessant, was anderes. Haben Sie weitere Reisepläne? Nö, ich habe keine Verwandten drüben. Und bin froh, dass im Prinzip, als in Berlin wohne, dass ich jeden Tag rüberfahren kann, ohne dass ich gleich, weiß ich, wie viele Kilometer fahren muss. Und dann haben Sie sich heute freigenommen? Na, ich hatte noch ein paar Überstunden, ich habe praktisch nur bis Mittag gearbeitet. Meine Frau auch. Die ist aber auch mit hier? Die ist auch mit hier, ja, bloß wir haben sie verloren. Das ist anderthalb Stunden suchen wir sie. Die hat gesagt, weil die Zeit die drängt hat, ja, das war kurz vor 6:30 dann, also es war schon 18 Uhr gewesen, ja, und die Zeit hat die drängt. Ja, wir wollen noch mal in Kaufhaus gewesen, weil das mit dem Geld ziemlich lange gedauert hat. Ja, und nun stehen wir da. Was würden Sie sagen, was hätten Sie so nicht erwartet hier in West-Berlin? Also ich muss sagen, die Leute. Ich kann nur sagen, also im Prinzip, dass unsere Regierung praktisch bei den Menschen in der DDR auch einen ganz schönen Schaden angerichtet hat. Jetzt, was jetzt, wenn man das Wort Freiheit benutzt, das klingt jetzt ziemlich abgenutzt, aber innerlich irgendwie, ich weiß nicht, die Leute haben ein anderes Lebensgefühl hier. Die sind irgendwie, trotz jetzt, was bei uns immer gezeigt wurde, nur Arbeitslosigkeit und negative Sachen und so weiter, ja. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, hier lässt sich leben. Wie soll es weitergehen zu Hause? Wir haben Grundstücke und ein Haus gebaut und da, also für uns kommt nur Schwedt in Frage. So ähnlich ist der Kudamm bei einer Demo. Warum sind Sie heute hier? Ja, da muss man dabei sein. Ja, gehört dazu. Das gehört dazu, da muss man einfach bei sein. Wir sind Berliner, West-Berliner. Und was finden Sie am beeindruckendsten? Die Massen, die hier sind und die Freundlichkeit der Leute, die Atmosphäre. Die gute Atmosphäre, alles versteht sich. Wenn man sich mal anrempelt, dann heißt das schön, alles okay, sonst wird auf dem Maul. Finde ich ganz toll. Und haben Sie Angst, wenn hier so viele aus der DDR kommen? Nein. Und doch Deutsche. Die Westberliner Politik reagiert heute Nachmittag mit einer Sondersitzung des Berliner Abgeordnetenhauses. In Anwesenheit des Bundeskanzlers, des Bundesaußenministers und des vielbejubelten ehemaligen Berliner Bürgermeisters Willy Brandt kam es dann doch leider zu keiner gemeinsamen Erklärung der Parlamentarier von SPD, CDU, AL und Republikaner. Direkt nach der Sondersitzung der Volksvertretung, dann vor dem Rathaus Schöneberg, anknüpfend an die Traditionen der 50er und 60er Jahre, eine Freiheitskundgebung, an der einige 10.000 Menschen teilnahmen. Peter Kapern berichtet in einer Zusammenfassung. Vor 28 Jahren, als die Mauer errichtet wurde, da war er regierender Bürgermeister von Berlin. Heute, einen Tag nachdem die DDR die Grenzen geöffnet hatte, war ihm die Freude über die Entwicklung der letzten Stunden anzumerken. Vor dem Rathaus Schöneberg wurde Willy Brandt, jetzt Ehrenvorsitzender der SPD, mit viel Applaus bedacht. In seiner Ansprache an Berliner aus dem Osten und dem Westen der Stadt sagte er, die beiden deutschen Staaten hätten gerade erst begonnen, ein neues Verhältnis zueinander zu entwickeln. Aber das Zusammenrücken der Deutschen verwirklicht sich anders, als es die meisten von uns erwartet haben. Und keiner sollte in diesem Augenblick so tun, als wüsste er ganz genau, in welcher konkreten Form die Menschen in den beiden Staaten in ein neues Verhältnis zueinander geraten werden, dass sie in ein anderes Verhältnis zueinander geraten, dass sie in Freiheit zusammenfinden und sich entfalten können. Darauf allein kommt es an. Meine Überzeugung war es immer, dass die betonierte Teilung und dass die Zeilung durch Stacheldraht und Todesstreifen gegen den Strom der Geschichte standen. Und ich habe es noch in diesem Sommer zu Papier gebracht. Man kann es nachlesen, wenn man will, ohne dass ich genau wusste, was im Herbst passieren würde. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Weniger einvernehmlich als die Reaktionen der Zuhörer auf Brandts Rede verlief die Sondersitzung des Berliner Abgeordnetenhauses, die im Rathaus Schöneberg vor der Kundgebung abgehalten wurde. Für die CDU formulierte Eberhard Wiebken die Forderungen seiner Fraktion an die DDR-Führung. Ich fordere für Berlin, die Mauer Diese Mauer ist politisch gefallen. Jetzt muss sie auch als Bauwerk abgerissen werden. Ich habe immer davon geträumt und es auch oft gesagt, dass ich eines Tages wieder mit meinen Kindern frei und ungehindert durch das Brandenburger Tor schlendern möchte. Und dieser Tag ist nah. Diese Ausführungen mögen noch unumstritten gewesen sein. Doch letztendlich scheiterten die Parlamentarier an dem Versuch, eine gemeinsame deutschlandpolitische Entschließung zu verfassen. Umstritten blieb eine Passage zur Einheit der deutschen Nation, sodass sich die Abgeordneten der CDU bei der Abstimmung enthielten oder zusammen mit den Republikanern gegen den Entwurf von SPD und AL stimmten. Nach der Sitzung zollte der regierende Bürgermeister Walter Momper vor Tausenden von Zuhörern den Bürgern der DDR Anerkennung für ihre Demokratiebewegung. Unsere Demokratie ist uns von den Befreiern 1945 geschenkt worden. Die DDR-Bürger, die haben sich die Demokratie selbst erkämpft. Sie wissen, was sie an der Demokratie haben. Die demokratische Kultur der Bürger der DDR ist unverbraucht. Sie zeugt von sozialer Verantwortung und der Abneigung gegen die Ellenbogengesellschaft. Davon werden sich bei uns manche noch eine Scheibe abschneiden können. Jubel hallte dann über den John F. Kennedy Platz, als Außenminister Hans-Dietrich Genscher die Öffnung weiterer Grenzübergänge bekannt gab. Es werden heute geöffnet, 18 Uhr, die Übergänge Klinikerbrücke und Marlow. Einen sehr viel schwereren Stand auf den Stufen des Schöneberger Rathauses hatte Bundeskanzler Helmut Kohl an diesem geschichtsträchtigen Tag. Er wurde von einem gellenden Pfeifkonzert empfangen, das während seiner gesamten Rede nicht nachließ. Gerade aus Warschau hergekommen sind, dort empfunden hat, was der Reformprozess in Ungarn und in Polen möglich gemacht hat, der weiß, dass es jetzt gilt, mit Bedachtsamkeit Schritt für Schritt den Weg in die gemeinsame Zukunft zu finden. Und die Menschen in der DDR haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung, auf eine wirklich freie Presse, auf freie Bildung von Gewerkschaften, auf freie Gründung von Parteien und ganz selbstverständlich, wie es der Charta der Vereinten Nationen und den Menschenrechten entspricht, auf freie, gleiche und geheime Wahlen. Als Bundeskanzler Kohl am Ende seiner Ansprache das Deutschlandlied anstimmte, löste sich die Veranstaltung zum Teil unter heftigen Protesten der Zuhörer rasch auf. Nur eine Stunde später dann auf Ostberliner Seite eine Großdemonstration. Egon Krenz, neuer Generalsekretär der Partei, hielt die Hauptrede. Vor ihm aber meldeten sich Genossen der Basis zu Wort mit kritischen Analysen. Klaus Machnow und Harald Kleinschmidt beobachteten diese Veranstaltung. Dem sonst Karl-Marx-Platz genannten Ostberliner Versammlungsort der heutigen SED-Kundgebung hatte das DDR-Fernsehen seinen alten Namen Lustgarten wiedergegeben. Bei der Versammlung übten viele der zumeist älteren Redner nur milde Kritik an den Fehlern der Vergangenheit. Es gab sogar eine Stimme für den einst als Hardliner bekannten 1985 gestürzten Vorgänger von Schabowski als Ostberliner SED-Bezirkschef. Der Genosse, der damals mitverantwortlich zeichnet und gegen die Machtabdraht gegangen ist, das war ein Genosse, der in Berlin allen bekannt war. Das war unser Conny Naumann. In einer Zeit, da viele Genossen die SED verlassen, demonstrierte die Partei Anziehungskraft. Ich heiße Monika Soledad Melanchthon, bin 17 Jahre alt, Schülerin der Klasse 12.1 der JS Heinrich Schliemann. Wenn ich in diesem Schuljahr 18 Jahre alt werde, möchte ich darum bitten, dass man mich als Kandidatin der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands aufnimmt. Lange habe ich dazu überlegt, ob das wirklich der richtige Schritt ist. Doch jetzt habe ich das Gefühl, so viele Menschen, die sich hier versammelt haben, dass die Partei endlich aufgewacht ist und auch für uns die Zukunft wäre, für uns die Jugend, dass wir für unseren Staat da sein möchten und nicht zu dieser Stunde auf dem Kudamm spazieren wollen. Die zentrale Frage lautet Parteikonferenz oder Parteitag? Ein Parteitag könnte ein neues Zentralkomitee wählen, eine Konferenz nur das Bestehende verändern. Ausgepfiffen wurde ein Anhänger von Heinz Modrow, obwohl er, wie die meisten, mit Beifall für den Parteitag sprach. Einen außerordentlichen Parteitag kann man binnen kürzester Zeit folgendermaßen organisieren. Das Statut lässt das zu. Erstens, ab morgen bis spätestens nächste Woche in allen Grundorganisationen der SED Wahl der Parteitagsdelegierten. Der Parteitag kann spätestens am Sonnabend, den 25.11.89 stattfinden. Einziger Tagesordnungspunkt: Wahl des Zentralkomitees, Versammlungsleiter, Genosse Motrow. Angesichts solcher Vorgaben war es nicht verwunderlich, dass es nicht die stärksten Augenblicke des Egon Krenz waren, als er die letzten 20 Minuten der Kundgebung zu den Genossen sprach. Deren Beifall und Begeisterung war eher gedämpft, als er sich mit Namen, Alter und Dauer der Parteizugehörigkeit vorstellte. Von zündenden Ideen und neuen Perspektiven war kaum etwas zu spüren. Stattdessen Selbstkritik und das Versprechen, sich niemals wieder aus der Verantwortung stehlen zu wollen. Zum Thema des Tages, der Reisefreiheit für alle DDR-Bürger, meinte Krenz, damit solle zum Ausdruck gebracht werden, dass die SED es mit der Politik der Erneuerung ernst meine. Oft wurde gesagt, die Leute bleiben hier, wenn man ausreisen und wiederkommen könne. Nun, wir üben uns gerade und wollen es richtig lernen. Es ist Teil einer großen Lektion, die wir nicht vergessen werden. Aber ich sage auch in aller Offenheit, jene Politiker, die dies immer an die erste Stelle ihrer Reden gehoben haben, mögen uns richtig verstehen. Es sind Maßnahmen im Interesse der Menschen und niemand sollte sie gegen die Menschen missbrauchen. An dieser sensiblen Grenze in Europa müssten wir uns zu beiden Seiten wie friedliche Nachbarn zueinander benehmen. Was die DDR betrifft und was unsere Partei betrifft, so sind wir dazu bereit. Durch die SED, das wurde auch während der Krenzrede deutlich, geht ein tiefer Riss. Leidenschaftlich, aber keineswegs sehr erfolgreich, warb der Generalsekretär für eine Parteikonferenz anstelle eines Parteitags. In der Einheit liegt unsere Stärke. Und was wollen wir gemeinsam? Gemeinsam wollen wir vorwärts kommen. Jawohl, gemeinsam wollen wir, dass die Politik der Erneuerung des Sozialismus nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und gemeinsam wollen wir dafür jene Kader wählen, die in der Lage sind, diesen Weg zu gehen. Wenn wir uns also in diesem Ziel einig sind, Genossen, lasst uns den Streit begraben. Konferenz oder Parteitag, machen wir das, was am schnellsten und am besten geht. Und das ist unsere Parteikonferenz. Vor der Versammlung hatte das ZK der SED ein Aktionsprogramm beschlossen. Die wesentlichen Punkte: ein neues Wahlgesetz, ein neues Mediengesetz, ein Gesetz über Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit sowie eine Änderung des Strafrechts. Der Sicherheitsapparat soll künftig öffentlichen Kontrollen unterliegen. Das Bemühen um Erneuerung ist unverkennbar. Ob Krenz der Mann ist, der das Programm zu Ende führt, bleibt allerdings dahingestellt. So viel aus Berlin. Nächste Station, meine Damen und Herren, der innerdeutsche Grenzübergang Rudolfstein, wo der Kollege Peter Lützenkirchen den ganzen Tag über den Strom der Besucher beobachtet hat. Am Grenzübergang Schirnding, wo bisher der Flüchtlingsstrom via CSSR in die Bundesrepublik rollte, tut sich seit etwa 2 Stunden nichts mehr. Herr Lützenkirchen, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben wir dort die große Rückreisewelle gen Osten von DDR-Bürgern, die auf Stippvisite hier bei uns im Westen waren? Die Karawane zieht weiter, um dieses geflügelte Kanzlerwort mal etwas zu entfremden. Stündlich reisen über 2000 Personen aus der DDR ein, die meisten nur zu Besuch. Und ich sehe hier vor mir, ich stehe direkt mit dem rechten Fuß auf der Grenzlinie zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik. Ich sehe hier zweispurig Trabant und Warzburgs pausenlos einreisen und ich stehe hier auch nicht irgendwie in Nebelschwaden, sondern eher in Abgasschwaden und möchte jetzt ganz gerne mal versuchen, den ein oder anderen Fahrer, der jetzt gerade im Moment das erste Mal westdeutsches Gebiet befährt, zu fragen, wie er denn den Grenzübergang empfindet, wie lange er warten musste und wie die Abwertung war. Der Deutschlandfunk ist hier. Ich würde Sie gerne fragen, wie lange Sie warten mussten und was Sie jetzt in der Bundesrepublik vorhaben. Es ist ja immerhin schon 23:30. 4 Stunden haben wir gewartet und wir wollen zu unserer Tochter nach Pforzheim. Die sind ja noch rüber. Ist das Ihr erster Besuch in der Bundesrepublik? Ja. Vielen Dank, gute Fahrt. Es geht weiter. Die Fahrzeuge haben teilweise ihr Licht ausgeschaltet, weil sie eben so sehr, sehr lange an der Grenzübergang warten wollen. Ich habe hier jetzt einen kleinen Wagen mit 4 Personen, mit 3 Personen, 3 jungen Leuten. Wie lange müsstet ihr denn warten? 5 Stunden. Und was habt ihr jetzt vor? Es ist 23.30 Uhr. Was kann man da noch machen? Na, wir werden sehen, ob wir irgendwo noch ein bisschen Geld herkriegen. Werden wir nicht zusammen. Und dann werden wir nach Bayreuth fahren. Und dann werden wir morgen um 2 wieder heimfahren. Hier in Rudolfstein ist nicht so richtig die Volksfeststimmung aufgekommen, wie man sie ja von anderen Grenzübergängen sah und auch hörte. Hier sammelten sich so bis etwa 22.30 Uhr viele Bundesbürger, aber die sind jetzt, weil es hier auch sehr, sehr kalt ist, wieder nach Hause gegangen. Aber den ganzen Tag über standen immer wieder Schaulustige auf Brücken und an Rand der Straße, was die Polizei und den Bundesgrenzschutz allerdings auch zu Befürchtungen Anlass gab. Sie sagten, nachdem so unkompliziert abgefertigt wird, es wird überhaupt kein Papier kontrolliert, die Fahrzeuge werden pausenlos durchgewunken, hatten sie Angst, dass wegen der hohen Geschwindigkeit, mit der die Fahrzeuge hier durchrollen, es eventuell zu Unfällen kommen könnte. Die Zahlen hier aus Rudolfstein um 23 Uhr lauteten insgesamt 16.500 Reisende, die zu Besuch kamen und nur 844 Personen, die sich als Übersiedler zu erkennen gaben. Zurückgereist sind mittlerweile schon 5.700. Vielleicht hört man auch im Hintergrund noch die Begrüßungsrufe der Menschen und das Hupen. Immer wieder winken Leute zu, immer wieder sehe ich einen Daumen, einen ausgestreckten Daumen, einen aufgestellten Daumen, der mir entgegengereckt wird. Damit zurück nach Köln. Ja, danke schön, Peter Lützenkirchen. Meine Damen und Herren, von Washington bis Tokio ein überwältigendes Medienecho auf die Ereignisse von Berlin, Anteilnahme, positive Reaktionen auf die Entwicklung auch von offiziellen Stellen von Regierungschefs. Beispielsweise US-Präsident George Bush heute Abend in Texas. The changes in recent months make clear that the process of reform initiated by the Eastern Europeans and supported. Die Veränderungen der vergangenen Monate machen deutlich, dass der Reformprozess, begonnen von den Osteuropäern und unterstützt von Gorbatschow und von Amerika und unseren Verbündeten, real ist, uns große Hoffnung bietet und unsere anhaltende Unterstützung verdient. Wir leben in faszinierenden Zeiten und nutzen jede Gelegenheit, zu einem dauerhaften Frieden beizutragen. Bewunderung für die Menschen in der DDR, auch bei der britischen Regierungschefin Margaret Thatcher. Der französische Außenminister Dumas nannte die Grenzöffnung eine glückliche Entscheidung, über die man sich für das deutsche Volk freuen müsse. Und auch Moskau würdigte die Entwicklung, die Entscheidungen der DDR-Führung, wobei Außenamtssprecher Gerassimow aber auch mahnende Worte fand. Hören Sie Hans-Peter Riese. Речь идет о суверенном акте правительства Германской Демократической Республики. Die Rede ist von einer souveränen Entscheidung der Regierung der DDR. Sie hat an ihren Grenzen ein neues Regime für die Grenzüberquerung eingeführt. Die Grenze selber ist dadurch nicht verschwunden, obwohl man beim Lesen vieler westlicher Kommentare genau diesen Eindruck haben könnte. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang an die Worte von Egon Krenz erinnern, welche er hier an diesem Tisch gesprochen hat. Er sagte damals, dass die Grenze in ihrer heutigen Gestalt aus ganz anderen Gründen besteht und nicht um Kontakte zwischen den Menschen zu verhindern. Die neue DDR-Führung verwirklicht jetzt einen ganzen Komplex von Maßnahmen, die auf die Erneuerung des Sozialismus und auf die Stabilisierung der innenpolitischen Lage, und zwar auf die breite Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens, gerichtet sind. Das sind keine getrennte Teilmaßnahmen, sondern umfangreiche Umgestaltungen, die alle Sphären des Lebens in der Republik betreffen, sowie ihre Kontakte zur Außenwelt. In der DDR wurde ein Dialog des ganzen Volkes eröffnet, ein Dialog zu allen Fragen, welche die Öffentlichkeit des Landes bewegen. Die schon durchgeführten Maßnahmen wurden in der DDR positiv aufgenommen. Die allgemeine Richtung der sich dort vollziehenden Umgestaltung hat in den internationalen Kreisen ebenfalls eine positive Resonanz gefunden, darunter auch in der Sowjetunion. Wir sind sicher, dass diese komplexe Umgestaltung, die vom 10. ZK-Plenum verwirklicht worden ist, zur Erzielung der von der Führung der DDR gesetzten hohen Ziele führen wird. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen wurde in der Bundesrepublik Deutschland viel zu der sogenannten deutschen Frage veröffentlicht. Erörtert wird die Frage über die mögliche Revision der in Europa existierenden Grenzen. Es ist aber klar, dass keine Beschlüsse der Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland sowie anderer innerer Organe, welche lebenswichtige Interessen anderer Staaten berühren, von diesen Staaten sowie der internationalen Gemeinschaft als geltendes Recht akzeptiert werden können. Entsprechend der internationalen Praxis haben die internationalen Verträge Priorität gegenüber dem innerstaatlichen Recht. Bonn sollte sich im Klaren darüber sein, dass eine Politik, welche Pläne zur Änderung von Grenzen zugrunde liegt, welchen Rechtstrick sie sich dabei auch immer als Tarnung ausdenken mag, keinen einzigen Staat in Europa recht sein kann. Eine solche Politik ruft ein Alarmgefühl und wohlbegründetes Misstrauen hervor. Der Wind des Wandels hat offenbar nun auch Bulgarien erfasst. Meine Damen und Herren, unter Staats- und Parteichef Todor Schiwkow war das Land stets treuer Verbündeter der Sowjetunion. Die Fortführung der bulgarischen Perestroika stand auf der Tagesordnung der Sitzung des Zentralkomitees, die heute in Sofia begann und gleich die große Überraschung brachte. Schiwkow wurde von seinen Ämtern entbunden. Auch in Bulgarien offensichtlich also kein Platz mehr für Männer der alten Garde an der Spitze von Staat und Partei. Johannes Grotzki. Bulgarien hatte als treuer Bündnisgenosse der Sowjetunion zunächst die Losungen der Perestroika übernommen. Doch als sich nachstrebende Politiker gegenüber dem alten Staats- und Parteichef Schiwkow mit ihren Reformideen profilieren wollten, zog Schiwkow die Notbremse. Wirtschaftliche Verbesserungen ja, politische und gesellschaftliche Veränderungen nein. So lautete die Kompromissformel. Vor Jahresfrist wurden daher die führenden Köpfe einer wirklichen Reformpolitik abgelöst oder in das zweite Glied zurückgedrängt. Dazu gehörte auch der damalige Kaderchef im Politbüro Alexandrow, der sich unter Anspielung auf den nun 77-jährigen Schiwkow eine despektierliche Äußerung erlaubt hatte. Der Reformpolitiker attackierte den alten Parteichef mit dem bildhaften Satz: Wenn sich die Vögel für ihren langen Flug nach Süden vorbereiten, dann müssen sie sich von alten, schwachen und unfähigen Tieren befreien. Der freimütige Kritiker wurde geschasst. Schiwkow konnte sich aber nur noch ein weiteres Jahr an der Macht halten. In dieser Zeit äußerten sich in Bulgarien Gärungsprozesse unzufriedener Gesellschaftsgruppen. Über 300.000 türkstämmige Bulgaren verließen ihre Heimat, weil sie sich in ihren nationalen Rechten unterdrückt sahen. Obwohl viele von ihnen wieder zurückkehrten, wurde das internationale Ansehen Bulgariens durch diese Aktion schwer beschädigt. Überdies meldeten sich erstmals vor wenigen Wochen informelle Gruppen, die eine KSZE-Konferenz über Umweltschutz zum Anlass nahmen, um die Öffentlichkeit über Missstände in Bulgarien aufzuklären. Die bulgarische Staats- und Parteiführung tat sich schwer, auf diese Ereignisse angemessen zu reagieren. Dodo Schiwkow beeilte sich jedoch, noch vor wenigen Wochen den Reformwillen Bulgariens öffentlich zu bekunden. Schiwkow, seit 35 Jahren im Amt, hatte bereits weitreichende Schritte eingeleitet. Schon vor 2 Jahren wurde in Bulgarien die Abschaffung des Personenkultes von der Partei beschlossen, mit einer erstaunlichen Konsequenz. Im Geburtsort von Todor Schiwkow wurde sein eigenes Denkmal wieder abgerissen. Bei einer Wirtschafts- und Verwaltungsreform riskierte es Schiwkow, dass 12.000 Menschen ihren Job verloren. Die Kritik innerhalb der Partei mag dazu beigetragen haben, dass Schiwkow wieder auf eine konservative Linie eingeschwenkt ist. Der Nachfolger im Parteiamt, der langjährige Außenminister Mladenov, ist international erfahren, gilt jedoch nicht gerade als Anführer einer aufbegehrenden Reformgruppe. Er hat im Sinne von Todor Schiwkow lange an der Seite des ersten Mannes gearbeitet. Es bleibt abzuwarten, ob bei einer weiteren Entwicklung in Bulgarien der neue Parteichef möglicherweise nur als Übergangskandidat fungieren wird. Kommentarthema ist in fast allen Tageszeitungen die Öffnung der Grenze zwischen beiden deutschen Staaten. Die Tageszeitung Die Welt schreibt: Ein ganz irdisches Wunder scheint geschehen. Erstmals seit einer Generation bewegten sich Deutsche im Osten frei nach Westen. Auch wenn man Anstöße von draußen berücksichtigt, der Umbruch ist durch die Deutschen zwischen Elbe oder Ostsee-Erzgebirge selber verwirklicht worden. Bilder, Berichte, Begegnungen mit Landsleuten, innere Bewegungen, Furcht vor Rückschlägen, Hoffnung auf Unumkehrbarkeit. Ein Gemisch von Wirklichkeit, Bewusstsein und Zukunft, das nach Jahrzehnten von Vergeblichkeit wieder die Bezeichnung verdient, deutsche Geschichte. Die Passauer Neue Presse meint, dieser 9. November 1989 wird in die Geschichte eingehen als ein Freudentag für die Deutschen, weil die unmenschliche Grenze endlich offen ist. Am glücklichsten sind natürlich die Bürger der DDR, die am meisten unter der Teilung und der Abschnürung gelitten haben. Dieser 9. November wird auch den 13. August 1961 überschatten, als die Mauer in Berlin gebaut wurde, die mitten durch die Wohnungen und die Herzen der Menschen ging. Er könnte schon bald der neue Nationalfeiertag der Deutschen in Ost und West werden, denn der 17. Juni, als sich die Bevölkerung 1953 erstmals massiv gegen die Zwangsherrschaft der Kommunisten erhob, wird in einem künftigen Deutschland wohl nur noch ein, wenn auch wichtiger. Tag sein. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist es unwahrscheinlich, dass die DDR ihre Grenzen ohne Absprache mit der Sowjetunion geöffnet hat. In dem Kommentar heißt es dazu weiter: Schließlich hatte nur wenige Stunden zuvor ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau noch einmal ausdrücklich den anderen Teil Deutschlands als strategischen Verbündeten der östlichen Großmacht hervorgehoben. Geplant war das Unterfangen der DDR also wohl kaum. Vielmehr dürfte die Einwilligung des Kreml allein dem atemberaubenden Druck der Entwicklungen in der DDR zuzuschreiben sein. Die in Dortmund erscheinenden Ruhrnachrichten stellen fest: Was jetzt geschieht, ist das, was Vorrang hat. Die Zusammenführung getrennter Menschen. Nach den vielen kleinen Schritten, nach dem zähen Bemühen der Bonner Regierung um Stückchen für Stückchen an menschlicher Erleichterung, ist der große Durchbruch gelungen. Die Deutschen in Ost und West können wieder zusammenkommen, wann sie wollen. Was weiter wird, kann der Entwicklung anheimgegeben werden. Ein ganz wichtiges Stück Freiheit haben sich die DDR-Bürger erkämpft. Die Frankfurter Neue Presse bemerkt: Die Öffnung der Grenzen ist der Offenbarungseid des real existierenden Sozialismus auf deutschem Boden. Sie ist das viel zu späte Eingeständnis, dass das am Ende des Zweiten Weltkriegs aus Moskau importierte Gewächs auf deutschem Boden nicht gedeihen kann. Der gerissene Stalin muss sich etwas Ähnliches gedacht haben, als er sagte, der Kommunismus passe zu den Deutschen wie der Sattel auf die Kuh. Eines steht jedenfalls fest, gegen das kapitalistische Modell Bundesrepublik Deutschland kann das sozialistische Modell DDR nicht bestehen. Das ist ein wesentliches und ehrenwertes Motiv vieler DDR-Bürger, zu uns zu kommen. Das war der Tag. Journal vor Mitternacht. Samstag, 11. November, 0 Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die DDR hat am Abend damit begonnen, die Mauer an der Eberswalder Straße im Bezirk Prenzlauer Berg einzureißen. Dort verfolgten mehrere hundert Berliner den Abriss des Bauwerks. An dieser Stelle soll heute früh ein neuer Übergang eröffnet werden. Auch am Potsdamer Platz wurden Teile aus der Mauer gelöst. Hier soll am Sonntag früh ein neuer Übergang eröffnet werden. Bereits gestern Abend wurden die Glienicker Brücke sowie der Übergang nach Marlow für den Ost-West-Verkehr freigegeben. Insgesamt sollen bis kommenden Dienstag noch weitere Grenzübergänge von Ost- nach West-Berlin geschaffen werden. In den vergangenen 24 Stunden haben etwa 55.000 DDR-Bürger die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten passiert. Wie die Behörden mitteilten, meldeten sich etwa 3.200 Personen, die in der Bundesrepublik bleiben wollten. In diesen Zahlen sind jene DDR-Einwohner nicht enthalten, die von Ost-Berlin in den Westteil der Stadt kamen. Angesichts der gewaltigen Menschenmassen hätte es dort die Polizei aufgegeben, die Personen zu zählen, hieß es. In der Berliner Innenstadt herrschte am Abend dichtes Gedränge. Mehrere tausend Menschen besetzten am Brandenburger Tor die Mauer. Die meisten Besucher aus der DDR kamen über die norddeutschen Grenzübergänge in den Westen. An den Autobahnübergängen bildeten sich kilometerlange Staus. Auch in den späten Abendstunden hielt der Besucherandrang an. Zum Abschluss der dreitägigen Tagung des Zentralkomitees hat die SED ein Aktionsprogramm mit umfassenden gesellschaftlichen Reformen beschlossen. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur ADN befürwortet die Partei neue politische Vereinigungen auf dem Boden der Verfassung. Ein neues Wahlgesetz wird vorgeschlagen, das freie demokratische und geheime Wahlen unter öffentlicher Kontrolle gewährleisten soll. Außerdem wird eine demokratische Koalitionsregierung angeboten. Das Aktionsprogramm der SED befürwortet ferner Gesetze zur Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit sowie ein Mediengesetz und eine Veränderung des Strafrechts. Ein unabhängiger Gerichtshof soll die Einhaltung der Verfassung garantieren. Ein Ausschuss der Volkskammer soll die Arbeit der Schutz- und Sicherheitsorgane überwachen und transparenter machen. Das Machtmonopol der kommunistischen SED wird nicht in Frage gestellt, verlangt werden aber Meinungsvielfalt und Toleranz. Partei und Staat sollen entflochten werden. Die katholische Kirche in der DDR hat die Führung in Ost-Berlin aufgefordert, in naher Zukunft freie und geheime Wahlen stattfinden zu lassen. Der stellvertretende Vorsitzende der Berliner Bischofskonferenz, Bischof Wanke, betonte in einer heute der DDR-Nachrichtenagentur ADN übergebenen Erklärung, es dürfe keinen im Vorhinein festgeschriebenen Führungsanspruch irgendeiner Partei geben, es sei denn, dieser ergäbe sich aus dem Willen der Mehrheit der Wähler. Alle Parteien und gesellschaftlich bedeutsamen Kräfte, auch sich jetzt formierende Gruppierungen, müssten sich gleichberechtigt den Wählern stellen können. Die Entwicklungen in der DDR können nach Auffassung des Ostberliner Botschafters in Washington Herder zu einem größeren Konflikt führen, wenn sie außer Kontrolle geraten. Vorstellbar seien zum Beispiel Auseinandersetzungen mit den Streitkräften oder der Polizei in der DDR, erklärte Herder gestern auf einer Pressekonferenz in der amerikanischen Hauptstadt. Auf die Fragen nach der Möglichkeit einer Wiedervereinigung Deutschlands erklärte der DDR-Botschafter, zurzeit seien die Voraussetzungen dafür nicht gegeben. Auch in naher Zukunft sehe er dies nicht. Sagte Kohl auf einer Pressekonferenz darüber mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Krenz heute früh am Telefon ausführlich gesprochen und dabei auch die Entscheidung der DDR begrüßt, die Grenzen zu öffnen. Kohl wird, wie seinen Worten zu entnehmen war, die Kontakte mit Krenz intensivieren. Schon bald wollen sich die beiden Politiker in der DDR, und zwar außerhalb von Ost-Berlin, treffen. Bereits am 20. November wird Kanzleramtsminister Seiters zu Gesprächen mit der DDR-Staatsführung nach Ost-Berlin reisen und dabei auch mit dem neu gewählten Ministerpräsidenten zusammenkommen. Ziel der Visite wird es sein, die konkreten Schritte kennenzulernen, die die DDR-Führung sich vorgenommen hat. Also vor allem, wie sie sich die angekündigten freien Wahlen vorstellt und welchen Zeitrahmen sie dafür in Aussicht nimmt. Kohl zu seinem Forderungskatalog. Wichtig ist jetzt vor allem, dass das Recht der Menschen, frei zu reisen, auf Dauer anerkannt wird. Doch Reisefreiheit allein genügt nicht. Ich bekräftige, was ich in meinem Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland am vergangenen Mittwoch gesagt habe. Die Menschen in der DDR haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung, auf eine freie Presse, auf freie Bildung von Gewerkschaften, auf freie Gründung von unabhängigen Parteien, auf freie, gleiche und geheime Wahlen. Unsere Landsleute sind dabei, sich diese Freiheiten zu erkämpfen. Sie haben dabei selbstverständlich unsere volle Unterstützung. Vorrangig bleibt nach den Worten des Kanzlers auch, die materiellen Lebensbedingungen für die Menschen in der DDR umfassend zu verbessern, damit sie sich in ihrer angestammten Heimat wohlfühlen und sie nicht verlassen wollen. Alle Hilfsmaßnahmen könnten aber nur dann erfolgreich sein, wenn das System der staatlichen Planwirtschaft durch eine sozial verpflichtete marktwirtschaftliche Ordnung abgelöst werde. Kohl erinnerte an den unerfüllten Auftrag des Grundgesetzes, Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Voraussetzung für die Wiedervereinigung in Freiheit sei die freie Ausübung des Selbstbestimmungsrechts. Im Frage- und Antwortspiel ging Kohl dann auch auf die Forderung der sozialdemokratischen Opposition nach einem runden Tisch auch in der Bundesrepublik ein. Er beschied sie unter Hinweis auf den Charakter des runden Tisches in Polen und der DDR abschlägig. Kohl wörtlich: Dieser runde Tisch war der Beginn der Ablösung einer Diktatur. Und ein runder Tisch wird gegenwärtig in der DDR gefordert, damit dort die gesellschaftlichen Kräfte sich versammeln, um eine Diktatur zu verhindern. Es gibt nicht den geringsten Grund, diesen Begriff in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen. Es bleibt dem Herrn Vogel und der SPD überlassen. Mit von der Partie war heute vor der Bonner Bundespressekonferenz übrigens auch Bundesinnenminister Schäuble. Er hatte Interessantes zu berichten. Von den DDR-Besuchern, die seit Öffnung der Grenzen in die Bundesrepublik gekommen sind, wollen nach seinen Erkenntnissen weniger als 5% hierbleiben. Dieter Kopp war das aus unserem Bonner Studio. Auf dem schon erwähnten runden Tisch hat die SPD heute ebenfalls in Bonn vor der Presse aber bestanden. Sie forderte zugleich eine neue Qualität der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden deutschen Staaten. Wir bleiben in unserem Bonner Studio. Peter Heinemann. Willy Brandt und SPD-Chef Hans-Jochen Vogel bekräftigten nach der Sondersitzung des Parteipräsidiums und des Vorstandes ihre Forderung nach einem runden Tisch von Regierung, Opposition, Verbänden und Sozialpartnern, um in einer gemeinsamen Anstrengung die Herausforderungen, die sich aus der hohen Anzahl der DDR-Übersiedler für die Bundesrepublik ergeben, meistern zu können. Dazu und zu dem Umbruch in der DDR meinte dann Willy Brandt: Wir werden ihm nur gerecht, wenn wir auf Parteiegoismus verzichten, und wenn die tragenden Kräfte dieser Republik es fertigbringen und die Regierenden dazu die Initiative ergreifen, dass man sich auf westdeutscher Seite um einen runden Tisch versammelt. Eingehend auf die Ereignisse in der DDR, in Ostberlin und nach der Öffnung der Mauer vertrat Willy Brandt die Auffassung, in Zukunft werde es unverkennbar ein höheres Maß an Einheit der beiden deutschen Staaten geben. In diesem Zusammenhang forderte Willy Brandt die Bundesregierung auf, sehr genau zu untersuchen, ob die von der DDR vorgeschlagenen gemeinsamen Kommissionen eine neue Stufe der Zusammenarbeit bilden könnten. Denn, so Brandt, die andauernde Labilität der Lage in der DDR nur überwunden werden kann, wenn sie überwunden werden kann, wenn nicht zu viele...